Morden war unser Freund. Ja. Er hat uns so oft geholfen und jetzt... Jetzt ist er tot. Und wir wissen nicht mal, ob er eine Familie hat. Ich meine... Furchtbar. Er war doch nicht nur Morden. Der Chauffeur. Oder? Eine Viertelstunde. Aber er darf das nicht merken. Er würde meine Eltern verständigen.